Ganz auf jeden Fall sind das widersprüchliche Kräfte und deswegen muss man auch die Ebenen trennen, auf denen man darüber diskutiert. Also das eine ist, dass wir unbedingt einen starken Datenschutz brauchen, der die Bürger davor schützt, dass eben Zugriffe von Seiten der Behörden auf ihre Daten und auf ihre persönliche Freiheit stattfinden. Das andere ist, dass zur Freiheit auch gehört, dass der Bürger absolut das Recht hat, im Internet seine Daten zur Verfügung zu stellen, wenn er das gerne möchte. Das ist kein Widerspruch meiner Auffassung nach, weil nur weil ich im Internet das sozusagen darf, heißt das noch lange nicht, dass der Staat oder unter Umständen auch Wirtschaftskonzerne eben wiederum ganz frei Zugriff nehmen dürfen auf das, was ich dort zur Verfügung gestellt habe. Also wir brauchen Datenschutz, das heißt aber nicht, dass wir sozusagen den Bürgern verbieten wollen, mit ihren Daten so umzugehen, wie sie das gerne möchten, sondern es geht eben gerade darum, dass diese Freiheit zur persönlichen Datennutzung möglichst uneingeschränkt gewährleistet sein kann. Gehen die Bürger verantwortungsvoll mit ihren Daten um oder haben Sie den Eindruck, dass das Internet, dass die elektronische Kommunikation zu naiv gebraucht wird und die Mehrheit der Nutzer gar nicht daran denkt, dass ihr Verhalten ja vielfach registriert und auch verwendet wird? Ich glaube, da können wir wirklich noch sehr viel lernen. Das Problem besteht, glaube ich, darin, dass wir mit unseren Computern, mit unseren Endgeräten ja zu Hause sitzen in einem geschlossenen Raum. Wir können die Jalousien runterlassen und uns eine Kerze auf den Tisch stellen. Dann haben wir das Gefühl, das sei privat. Das ist eben ein Trugschluss und der ergibt sich schlicht daraus, dass dieses Medium Internet, obwohl es uns jetzt schon seit einigen Jahren begleitet, entwicklungsgeschichtlich ja immer noch sehr neu ist. Wir haben einfach persönlich noch nicht allzu viele Erfahrungen damit gesammelt, was eben die Gefahren sein können, die daraus resultieren. Ich denke aber, das ist ein ganz normaler Lernprozess und der wird stattfinden. Die Menschen werden lernen, wie man damit umgehen muss, ohne sich selber in irgendeiner Weise zu schaden. Und ich glaube auch, dass man bei diesem Lernprozess gar nicht so wahnsinnig viel rumregulieren muss, sondern dass das eben etwas ist, was immer passiert, wenn neue Technologien in eine Gesellschaft Eingang finden und wenn die Menschen erst einmal lernen müssen, wie sie sich damit verhalten. Wie muss sich unsere elektronische Kommunikationskultur verändern, damit wir aufgeklärt und mündig mit den neuen Medien umgehen? Ich finde, das Stichwort Aufklärung, was Sie gerade gebraucht haben, ist eigentlich das Wichtigste. Gerade bei jüngeren Nutzern des Internets, also gerade bei Schülern, bei Jugendlichen, die jetzt anfangen, mit Facebook und anderen Instrumenten umzugehen, da ist es eben wichtig, dass man denen erklärt, was das Internet überhaupt ist und wie leicht es sein kann, für Außenstehende Zugriff zu nehmen auf Daten, die dort eben verteilt werden. Wenn die Menschen das verstanden haben, wenn sie wissen, was sie da tun, liegt es meiner Meinung nach in ihrer persönlichen Entscheidung zu sagen, ich möchte es jetzt aber trotzdem, ich stelle jetzt Fotos von der letzten Party ins Netz und was ich da alles gemacht habe und mir ist das egal, wenn vielleicht ein Arbeitgeber in 10 Jahren diese Fotos noch findet und sagt, das ist da eigentlich ein Joint, den Sie da in der Hand haben auf dem Bild. Also das muss man selber entscheiden dürfen, wie man dann damit umgeht. Ist das eine große Baustelle für den Gesetzgeber? Mein Eindruck ist, dass die Baustelle, die der Gesetzgeber beackert, momentan eher ein bisschen in eine andere Regelung geht. Es werden ja zunehmend Gesetze erlassen, die eben die Nutzung dieser Daten gerade erlauben und sie nicht verbieten und einschränken. Deswegen halte ich eben auch die politische Bewegung des Datenschutzes für so wichtig, weil ich glaube, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Wir haben da so eine Art Verteilungskampf. Jeder möchte an diese Daten ran. Der Staat möchte das, die Wirtschaft möchte das. Und das schwächste Glied in diesem Spiel, in dieser Kette, ist eben immer der Einzelne, ist immer der Bürger. Und deswegen verdient der eben den größten Schutz. Und da, finde ich, ist das Bewusstsein noch nicht so richtig auf der Höhe der Zeit.